Haus ansteckst, dann ist das fast egal. Denn du bist ja ein Bulle und schon ist das legal. Mal links, mal rechts, niemals geradeaus. Nein, Skrupel kennst du nicht. Du schaust nicht in den Spiegel, denn du hast kein Gesicht. Du schleichst dich ein, du mieses Schwein, willst einer von uns sein. Doch du hast dich verrechnet, auf dich fallen wir nicht rein. Denunzianten, V-Männer, Griechen vor dem Staat, gekaufte Seelen, deckt mit dieser Saat. Verpisst euch in die Uniform, wie steht euch doch so toll? Haut ab aus unseren Reihen, sonst gibt's die Schnauze voll. Jahrelang gut aufgebaut, in jede Ecke reingeschaut, vom BND schön instruiert und alles ausspioniert, ob Hessmarsch oder Rollkonzert. Du warst überall dabei, jetzt deine Augen offen und schickst jede Schweinerei im Hinterkopf, stets den Befehl, den Kontostand im Sinn. Verkaufst du dich selbst, gab's nicht Unterdrückung hin. Denunzianten, V-Männer, Griechen vor dem Staat, gekaufte Seelen, weg mit dieser Saat. Verpisst euch in die Uniform, die steht euch doch so toll. Haut ab aus unseren Reihen, sonst gibt's die Schnauze voll. Dein Haus versteckst, dann ist das fast egal. Denn du bist ja ein Bullenschwein und schon ist es legal. Mal links, mal rechts, niemals geradeaus, dein Skrupel kennst du nicht. Du schaust dich in den Spiegel, denn du hast kein Gesicht. Du schleichst dich ein, du mieses Schwein, willst einer von uns sein. Doch du hast dich verrechnet, auf dich fallen wir nicht rein. Denunzianten, V-Männer, Griechen vor dem Staat, gekaufte Seelen, weg mit dieser Saat. Verpisst euch in die Uniform, die steht doch so toll. Haut ab aus unseren Reihen, sonst gibt's die Schnauze voll, die Schnauze voll.